Happy Mother's Day to your mother, if you're not a mother. Also einen schönen Muttertag, auch an eure Mütter, wenn ihr vielleicht noch nicht selbst Mütter seid. I called my mother last night. Gestern Abend habe ich meine Mutter angerufen. And wished her Happy Mother's Day because I knew today I'd be busy. Ich habe bereits einen schönen Muttertag gewünscht, weil ich gewusst habe, heute würde ich sehr beschäftigt sein. My mother's doing really well. Meiner Mutter geht es sehr gut. I led her to Christ when she was 52 years old. Ich habe sie zu Christus geführt, als sie 52 Jahre alt war. And now she's 85. Jetzt ist sie 85. So she's been walking with the Lord 33 years. 35 Jahre wandelt sie nur mit dem Herrn. But the 2 years between my salvation and her salvation. Aber die 2 Jahre zwischen meiner Errettung und ihrer Errettung. Were quite the struggle. Das war ein ganz schöner Kampf. Because she didn't understand what I had experienced. Denn sie hat nicht verstehen können, was ich da erlebt habe. So she was my chief persecutor. Also war sie meine Chef. She called me everything. Verfolgerin oder Anklägerin. From Martin Luther to everything. Sie hat mich so ziemlich alles geschimpft, Martin Luther und alles, was mir einfiel. Mom, I just have Jesus in my life now. Ich sagte nur, Mama, ich habe Jesus in meinem and Leben jetzt. She couldn't understand that. Aber das konnte sie nicht verstehen. Until the day she received Jesus and then. Bis zu dem Tag, wo sie dann Jesus empfangen hat. Then we became a team. Dann wurden wir zu einem Team. And so I want to talk about mothers tonight. Ich möchte heute Abend über Mütter sprechen. But I'd like to start by showing you a video. Ich möchte damit beginnen, dass ich ein Video zeige. I kind of patched together some videos. Ich habe das ein bisschen da zusammengesetzt, zusammengeflickt. I think you might enjoy it. Und ich glaube, dass ihr das wirklich, dass ihr Spaß dran habt. Mama. There's nothing that expresses the full nature of God like a mother. Es gibt nichts, was die volle Natur Gottes so sehr ausdrücken kann wie eine Mutter. And yet, all of us who have had mothers, we all have had mothers, but not all of our mothers have been maybe with us. Natürlich hatten wir alle Mütter, es waren vielleicht nicht alle Mütter bei uns. That one story of the boy who never told his mother, I love you. Diese eine Geschichte von diesem jungen Mann, der nie seiner Mutter gesagt hat, dass er sie wirklich liebt. Until she was lying there unconscious. Bis er da lag, im Koma war. He lay down next to her. Und er hat sich daneben sie gelegt. And told her everything he was thankful for. Und hatte dann alles gesagt, wofür er dankbar war. It was the only time he ever did it. Und das war das einzige Mal in seinem Leben, dass er dies tat. Probably the most unappreciated person on the planet. Und vielleicht die Person auf unserem Planeten, die vielleicht am wenigsten geschätzt ist. Our mothers. Sind unsere Mütter. And yet, I want you to look at a verse in Ephesians 6. Ich möchte es euch mal einen Vers anschaut im Epheser Kapitel 6. Because this principle is so powerful. Dieses Prinzip ist so mächtig. Paul is quoting from Exodus 20. Paulus zitiert 2. Buch Mose 20. Which says, honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. So that it may be well with you, and that you may live long on the earth. Damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. There's two aspects to the promise. Da sind 2 Aspekte in dieser Verheißung. A lot of people live long, but it doesn't go well with them. Viele Menschen haben ein langes Leben, aber es ist nicht so, dass ihnen wirklich wohlgeht. God wants it to go well with us, and He wants us to live a long life. Gott möchte, dass es uns gut geht, dass es uns wohlgeht und dass wir ein langes Leben auf der Erde leben. And it has to do with honoring our father and mother. Und das hat alles damit zu tun, unseren Vater und unsere Mutter zu ehren. But tonight we're going to focus on honoring our mother. Heute Abend wollen wir uns dann fokussieren darauf, unsere Mütter zu ehren. Go to the next slide. Here are the 10 commandments. Hier sind die 10 Gebote. And look where honor your father and mother is located. Und schaut mal, wo der Ehre deinen Vater und deine Mutter da drin eingeordnet ist. The first 4 commandments have to do with God. Die ersten 4 Gebote haben etwas zu tun mit Gott, mit der Beziehung zu Gott. I am the Lord your God, have no strange gods before me. Ich bin der Herr dein Gott, habe keine fremden Götter vor dir. Number 2, have no images or idols. Mach dir keine Bilder oder Götzen. Number 3, don't take the Lord's name in vain. Nehmen den Namen Gottes nicht umsonst in den Mund. Number 4, keep the Sabbath. Behüte den Sabbat. Number 5, honor your father and mother. Nummer 5, ehrt eure Väter und Mütter. So that it will go well with you and you live long on the earth. Dass dir wohlgehe und ihr lange auf der Erde leben könnt. And then, und dann kommt es. 6. Don't murder. Tötet oder mordet nicht. 7. Don't steal. Stehlt nicht. 8. Don't commit adultery. Begeht keinen Ehebruch. 9. No false witness. Kein falsches Zeugnis. And 10. No coveting. Kein Begehren des nächsten Hab und Gut. When I was 16 years old, als ich so 16 Jahre alt war, I went for a ride with some friends. Bin ich da so losgefahren mit ein paar Freunden. Who had some other friends. Und die hatten wieder so ein paar Freunde. And suddenly I found myself at a big garage. Und plötzlich fand ich mich da wieder bei einer großen Garage. And then we went into this big garage and then someone laid a ladder up and we went up a ladder into a room above the garage. Wir sind da hinein in die Garage und jemand hat dann eine Leiter angelegt. Da gab es einen großen Raum oberhalb der Garage. And there were couches. Und da gab es so verschiedene Sitzgelegenheiten. And then the ladder was pulled up. Und dann wurde die Leiter hochgezogen. The door was closed. Die Tür geschlossen. And there was no entrance to this room. Und so gab es keinen Zugang mehr zu diesem Raum. So we sat around the couches and there was a glass table in front of us. So saßen wir da bei diesen verschiedenen Sesseln und da gab es einen Glastisch in der Mitte. And then came the cocaine. Natürlich, da kam das Kokain. And somebody rolled a dollar. Jemand hat so eine Dollarnote zusammengerollt. And somebody was cutting lines with a razor blade. Jemand hat mit einer Rasierklinge da so die Linien geschnitten. You put the dollar in your nose, you hold the other side of your nose. Nimmst die Dollarnote, sie ist so eingerollt, die andere Seite der Nase hältst du zu. And you very carefully snort in the whole line. Dann schnupft man so das Kokain in sich hinein. So it went around the room. Das ging so einmal rum im Kreis. Came to me. Dann war ich in der Reihe. And I said, no, thank you. Ich sagte, nein, danke. Everybody looked at me. Alle haben mich nur angeschaut. And I looked back at them. Und ich habe zurückgeschaut. With anger in my face. Mit einem Zorn in meinem Gesicht. And I said, this would kill my mother. Das würde meine Mutter umbringen. This would kill her. Es würde sie umbringen. I'm not interested. Ich habe kein Interesse. That commandment right there. Dieses number Gebot. Five, Nummer 5. Precedes 6, 7, 8, 9 and 10. Es geht all diesen anderen folgenden Geboten voraus. Honor your mother. Ehre deine Mutter. Our mother is so much like God in our life. Unsere Mutter ist so sehr wie Gott in unserem Leben. That we could substitute mother into Psalm 23. Wir könnten da die Mutter einsetzen in Psalm 23. And it would very much fit. Und es wird sehr gut da hineinpassen. If we think of our childhood. Wenn wir zum Beispiel an unsere Kindheit denken. My mom is my shepherd. Meine Mutter ist meine Hirtin. My mom was my shepherd. Meine Mutter war meine Hirtin. I never lacked anything. Mir hat nie etwas gemangelt. She made me lie down in green pastures. Sie weidete mich auf grünen Auen. Sie hat mich da hingeführt. She led me to still waters. Hin an stille Wasser. She restored my soul. Sie hat meine Seele immer wieder hergestellt. And she guided my paths in righteousness. Sie hat meine Wege geführt in Gerechtigkeit. For his name's sake. Um seines Namens willen. And when I passed through the valley of the shadow of death. Und wenn ich das Tal des Todesschattens durchschreiten musste. I had no fear of evil. Hatte ich keine Furcht vor dem Bösen. Because her words and her life, they comforted me. Denn ihre Worte und ihr Leben haben mich getröstet. She prepared a table for me in the presence of my enemies. Sie hat mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. She anointed my head with oil. Sie hat meinen Kopf gesalbt mit Öl. My cup overflowed. Und mein Kelch oder meine Tasse war immer gefüllt zum Überfließen. Because of her words, because of her encouragement, wegen ihrer Worte und ihrer Ermutigung. Because of her example, und ihrem Vorbild. Because of her life, wegen ihrem Leben. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sind Güte und Barmherzigkeit alle meine Tage des Lebens mir nachgefolgt. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und so werde ich wohnen im Haus des Herrn für immer. There is such a connection between honoring God and honoring our mother. Ja, so eine Verbindung da zwischen unsere Mütter zu ehren und eben Gott zu ehren. There's nothing more destructive for my soul. Da gibt's nichts, was meine Seele mehr zerstören kann. Than to be out of tune with honoring my mother. Als irgendwo da nicht mehr richtig eingestimmt zu sein in diesem Zweck, meine Eltern oder meine Mutter speziell zu ehren. Everyone here has a different relationship to their mother. Jeder hier hat vielleicht eine andere Beziehung, eine andere Form der Beziehung zur Mutter. My relationship was kind of mixed. Die Beziehung zu einer Mutter ist irgendwie so ein bisschen gemischt. I mean, I love my mother. Ich liebe meine Mutter. She sacrificed and sacrificed and sacrificed. Sie ist jemand gewesen, die also wirklich total aufopfernd für uns gewesen ist. But she was also a pain in my. Aber sie war auch in my ein neck. Schmerz yeah. einfach in meinem Nacken. She could get me so angry. Sie könnte mich da so wütend machen. And she got my brother so angry. Und sie hat meinen Bruder sehr wütend gemacht. And we love her and then we're angry at her and everything in between. In einer Weise haben wir sie total geliebt und dann waren wir auch irgendwie mal wütend auf sie und alles, was wir dazwischen. She's just a mother. She's always mothering. Sie ist eine Mutter und sie bemuttert dann mich auch. She tells, I go there, I'm 55 years old. She tells me when to get up, when to go to sleep. Ich komme sie besuchen und sie sagt mir genau, wann ich aufzustehen habe, wann ich schlafen zu gehen habe. Is the blanket warm enough? Ist das Tuch schon warm yes, genug? Yes, Mom. Yes. Is the food okay? Ja. Yes, everything's fine. Das Fenster ist alles okay? You should eat now. Du solltest jetzt was essen. I'm not hungry. Ich habe aber keinen Hunger. You shouldn't go out now. Du solltest eigentlich jetzt I nicht have an appointment. Ich habe eine Verabredung. Where were you? It's so late. Wo warst du? Es ist so I'm spät. 55 years old. Ich bin jetzt 55. Why are you driving so fast? Warum fährst du so schnell? I'm not driving fast. Ich fahre doch nicht schnell. Why are you mad at me now? Warum bist du jetzt wütend I'm auf mich? I'm not mad at you ich now. Ich bin gar nicht wütend. Why are you raising your voice? Warum tust du deine Stimme erheben? I'm raising my voice because I'm not mad at you. Ich erhebe meine Stimme, weil ich But nicht I'm wütend auf dich getting bin. Mad at you. Aber langsam werde ich wütend hier. Just let me drive the car. Bitte lass mich das Auto doch fahren. You're too close möchte. To the curb. Du bist zu nah da an der Kurve dran. You want to drive, Mom? Mama, möchtest du fahren? And on and on and on. A mother is dahin. A mother is a mother is a mother. Eine Mutter ist eine Mutter. Ist eine I'll show Mutter you my mother. Mutter. This is my mother. Zeig mal meine Mutter. When she got married. And you'll see my dad. Könnt ihr sehen ein Bild von meiner Mutter, meinem Vater, bei der Hochzeit? Next picture. This is me on the right. Da bin ich zur Rechten. My little brother, my older brother. Mein kleiner Bruder, mein älterer Bruder. And my dad. Und mein Vater. Who I did not get along with. Mit dem ich nicht so gut ausgekommen bin. You can just see the scowl on his face. I mean, that's, yeah. Kannst du sein Gesicht sehen? He made an oak paddle, an oak board that he would beat us with. Er hat da so einen Schläger gemacht. Eichenschläger, right? Ein Eichenholz, so ein Prügel. Yeah. Every minute you came home late, every minute. Jede Minute, die wir da zu spät kamen. You got one smack on the butt. Every minute. Da gab es einen hinten drauf. Every minute. You know how much one hurt? Oh my gosh. Wisst ihr, wie das einmal wehgetan hat, schon einer allein? I had a better relationship with my mom. Eine Beziehung zu meiner Mutter war wesentlich besser. I think there's one more picture. This is my mom at she's 78 there. Da ist sie 78. Now she's 85. Jetzt ist sie 85. She said to me the other night. Sie hat mir an einem Abend gesagt. I'm ready to go. Ich bin bereit zu gehen. I pray that God would take me. Ich bitte darum, dass Gott mich einfach She says, mit sich nimmt. I am not afraid to die. I'm ready to go. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich bin bereit zu gehen. I want to see Jesus. Ich möchte Jesus sehen. I want to see God. Ich möchte Gott sehen. I've ran my course. Ich bin meinen Lauf gerannt. I'm ready to go. Ich bin bereit, einfach zu ihm zu gehen. And she loves God. Sie liebt Gott. And she's really amazing. Sie ist wirklich erstaunlich. And yet we have our bouts. We have our issues. Sie ist wirklich erstaunlich. Und manchmal haben wir halt so, da gibt es ein paar Dinge. I'm so thankful for her. Ich bin so dankbar für And sie. And yet I've had to forgive her. Und auch muss ich ihr vergeben. And so I want to bring in three things tonight. Ich möchte jetzt einfach drei Punkte einmal vorbringen. About honoring our mother. Wenn es darum geht, unsere Mütter zu ehren. Three ways that we can honor our mother. Drei Möglichkeiten, wie unsere Mütter ehren können. Not to do what that kid did. Nicht das zu tun, was dieser junge Mann tat. Who waited until his mother was on her deathbed to say thank you. Der da gewartet hat, bis seine Mutter auf dem Totenbett lag, bevor er ihr Dankbarkeit erwiesen hat. My mother's 85. I call her every other day. Meine Mutter ist jetzt 85 und ich rufe sie einfach jeden zweiten Tag an. She says, hi Robert, how are you? I said, good. Ja, wie geht es dir? I said, what'd you eat today, Mom? Was hast du heute gegessen? What'd you cook? Was hast du gekocht? I talk about food. I ask her for recipes and things like that. We just talk. Ich frage nach dem Essen. Ich bitte sie um Rezepte. Then she starts telling me everything is happening in Jerusalem with the temple. Dann erzählt sie mir alles, was in Jerusalem los ist mit dem Tempel. Because she watches the Christian television all day, you know. Sie schaut den ganzen Tag das christliche Fernsehen an. And once she starts, I can't get off the phone. She's like, they're building the temple. Und Jesus is coming. Und Jesus kommt, sie bauen den Tempel, sie bauen den Tempel. I'm so happy that my mother is my sister in Christ. Und ich bin so glücklich darüber, dass meine Mutter auch meine Schwester in Christus ist. So number one, if we're going to honor our mother, we've got to express appreciation to her. Wenn wir unsere Mütter ehren wollen, dann müssen wir doch auch unsere Wertschätzung ihr gegenüber ausdrücken. And not just on Mother's Day. Und nicht nur einfach zum Muttertag. But as often as possible. So oft wie es nur geht. This principle is so powerful with God. Dieses Prinzip ist einfach so mächtig vor Gott. Honoring our mother is preventative for our life. Unsere Mütter zu ehren ist etwas, was uns einfach schützt für unser Leben. It has power to it. Da ist eine Macht drin. It is directly connected with our relationship with God. Da ist auch eine Parallele zu einer direkten Beziehung zu Gott. You cannot have a healthy relationship to God and have an unhealthy relationship to your mother. Es ist unmöglich, eine gesunde Beziehung zu Gott zu führen und gleichzeitig eine ungesunde Beziehung zur Mutter zu haben. 1 John chapter 4 verse 20. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. How can you say that you love God who you don't see? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du ihn doch nicht siehst? When you don't love your brother who you do see. Wenn du nicht einmal deinen Bruder liebst, den doch sehr wohl siehst. How much more your mother? Wie viel mehr dann deine Mutter? Who carried you in her womb for 9 months? Die dich in ihrem Mutterleib getragen hat. Breastfed you. Die dich genährt hat an der Brust. Took care of you. Die sich ganz um dich gekümmert hat. And on and on. Und all die Dinge, die sie für dich getan hat. And even if your mother abandoned you. Und selbst wenn sie deine Mutter vielleicht verlassen hätte. At a train station at birth. Vielleicht hätte sie dich da einfach liegen gelassen, irgendwo bei einem Bahnhof. There's still a lot there to be thankful for. Dann gibt es immer noch ganz viel, wofür du dankbar sein kannst. Because it says in Psalm 27:10. Denn im Psalm 27, Vers 10 heißt es. When my mother and father abandon me. Wenn Vater und Mutter mich verlassen würden. Then God will take me up. Dann wird Gott mich aufheben. God will give me extra grace for that. Gott wird mir dann eine besondere Gnade in mein Leben schenken. When I stand before God one day and I'm in heaven, I'm a believer. Wenn ich dann einmal vor Gott stehe und ich bin im Himmel als Gläubiger. And I'm shining in glory like Him. Und da erstrahle ich in seiner Herrlichkeit wie er. It says in Romans 8:18. In Römer 8, Vers 18. That the suffering of this present time cannot be compared to the glory that shall be revealed in us. Das Leiden dieser gegenwärtigen Zeit kann nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die in und an uns offenbart werden wird. And then when we have access to history and the archives of heaven. Und wenn wir dann Zugang haben zu der Weltgeschichte und wir vielleicht Zugang haben zu den Archiven des Himmels. Or maybe have an opportunity to speak with someone about what had happened. Oder wir vielleicht die Gelegenheit haben, mit jemandem etwas durchzusprechen, was da so geschehen ist. I went for a ride with my mother 5 years ago. Vor 5 Jahren habe ich so eine Fahrt gemacht zusammen mit meiner Mutter. For 4 hours to go visit my younger brother. Wir sind da meinen jüngeren Bruder besuchen gefahren und so fuhren wir zusammen die Straße entlang. And for some reason she told me stories I had never heard before. Und aus irgendeinem Grund hat es dann angefangen und sie wollte, dass ich die Dinge höre, so Geschichten, die ich nie zuvor gehört hatte und nicht wusste. She wanted me to know them. In case she died. Sie wollte, dass ich einmal diese Dinge höre für den Fall, dass er mal stirbt. And they were shocking. Und das waren schockierende Geschichten. Shocking stories about what happened in her life. Schockierende Geschichten über Dinge, die in ihrem Leben passiert sind. Which explained a lot of why she was like she was. Und da waren sehr viele Erklärungen darin, warum sie so war, wie sie war. She said, "You remember that one relative that you were so fond of?" Erinnerst du dich an diesen Verwandten? Du eigentlich so mochtest. I said, yeah. Do you remember when he visited the house that one time when we were young? Erinnerst du dich daran, als das eine Mal bei uns zu Hause war? Well, when your dad went to work, he tried to rape me. He pushed me into the bedroom. I had to fight him for an hour. Als dein Vater zur Arbeit gefahren war, hat er versucht, mich in das Schlafzimmer zu zerren und mich da zu vergewaltigen. I said, why did you tell me this? Warum sagst du mir das? She says, I want you to know. I want you to understand. I want you to understand me. Ich möchte, dass du mich verstehen kannst. How much of the effects that are in our mother's lives, we have no idea why they're there. Wie viele der Dinge oder dieser Auswirkungen im Leben unserer Mütter sind Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, woher sie kommen, my was father, die Ursachen sind. My father beat us. Mein Vater hat uns gesprügelt. But not like my grandfather beat him. Aber nicht in der Weise, wie mein Großvater ihn geschlagen hat. We have no idea where this curse started from. Wir haben keine Ahnung, wo dieser Fluch vielleicht irgendwo herkam. We know that all curses start from Satan. Wir wissen, dass alle Flüche letztendlich von Satan kommen. They pass into the family and they move from generation to generation. Irgendwie dringen sie da ein in die Familie und dann kann es sein, dass es so von Generation zu Generation da weitergeführt werden. We can stop them in Christ. Aber in Christus können wir sie stoppen. Number one, we can honor our mother. Nummer eins, wir können unsere Mutter ehren. By expressing appreciation. Indem wir ihr Wertschätzung erweisen, sie lieben. Number two. Nummer zwei. We can honor our mother by forgiving her. Wir können unsere Mutter ehren, indem wir sie ihr vergeben. Even if you've never met her. Selbst wenn du sie vielleicht nie kennengelernt hast. Even if she grew up in an orphanage. Oder wenn du vielleicht aufgewachsen bist in einem Waisenhaus. Honor your mother. Ehrt eure Mutter. There is a promise attached to it. Das ist mit einer Verheißung verbunden. If we are in a disconnect with our mother. Wenn wir da irgendwie keine rechte Verbindung haben mit unserer Mutter. It's going to directly affect our relationship to God. Das hat eine direkte Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. It doesn't say necessarily like your mother. Das muss nicht unbedingt heißen, jetzt habt eure Mutter gern so. Or emotionally love your mother. So emotionell irgendwie. Or follow your mother's example. Oder dass ihr dem Beispiel eurer Mutter folgt. But honor your mother. Sondern vielmehr zunächst einmal ehrt sie. And it will go well with you. Und dann wird es dir wohlgehen. You'll live longer. Du wirst länger leben, than you would have lived. Als du vielleicht sonst gelebt hättest. And number three, Nummer drei, care for your mother. Kümmere dich um deine Mutter. Maybe right now she's caring for you. Vielleicht ist sie gerade die sich um dich kümmert. But at some point you can begin to turn it around and care for your mom. Aber da gibt's die Möglichkeit, dass sich das dann drehen kann und du dich um sie kümmerst. Because one day she's going to need you. Denn eines Tages wird sie dich brauchen. She's really going to need you. Die wird dich wirklich brauchen. It shouldn't be a surprise to us. Das sollte keine Überraschung für uns sein. That it's our responsibility to care for our mother. Es ist nämlich unsere Verantwortung, dass wir uns um unsere Mutter kümmern. So, we appreciate her. Wir tun sie wertschätzen. We forgive her. Wir vergeben ihr. And we care for her. Und wir sorgen uns um sie. Wir kümmern uns um sie. Honor your mother. Ehrt eure Mütter. I want to show you another video. It's just short. Ich möchte euch noch ein kurzes Video zeigen. And this principle is so strong in this person's life. Und dieses Prinzip ist einfach so stark in dem Leben dieses Mannes verankert. This person is 62 years old now. Diese Person ist inzwischen 62 Jahre alt. They're a celebrity. Ist eine Person, die als Star sehr berühmt ist. They were born in 1952. Und geboren wurde die Person 1952. 11 brothers and sisters. Hatte 11 Geschwister. And he was the youngest of 8 brothers. Und er war der jüngste von 8 Brüdern. They grew up in poverty. Sie sind in Armut aufgewachsen. There was drug addiction everywhere. Überall um sie herum gab es Drogen. And crime. Süchte und Verbrechen. But it was not in them. Aber bei ihnen war es nicht zu Hause. Because of their mother. Wegen der Mutter. Mother was a Christian. She raised them by herself. Die Mutter war eine Christin. Sie hat sich selbst aufgezogen. And it says in Proverbs 22, verse 6, which we just saw. 22, Vers 6 heißt es, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Erziehe den Jungen seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon abweichen, auch wenn er älter wird. In the early 80s, there was a competition in America. So in den frühen 80ern gab es da einen Wettbewerb in Amerika. It was a competition with bouncers. Und da gab es so einen Wettbewerb zwischen Türstehern. Yeah, these are the guys who stand in front of bars and keep dangerous people out. Ja, also mit so einem Wettbewerb unter Türstehern. So this guy called his pastor up and said, "What do you think if I go into the competition?" Also dieser junge Mann, der rief seinen Pastor und sagt, was hältst du davon, wenn ich da mitmache bei diesem Wettbewerb? He says it's $10,000 if you win. Na, immerhin, es gibt $10,000, wenn du gewinnst. And he says if I win, I'll give you the money for the poor. Wenn ich gewinne, werde ich dir das Geld geben für die Armen. But at that time he could not even afford to buy himself a car. Aber zu der Zeit war er nicht mehr in der Lage, vielleicht sich ein Auto zu kaufen. So he won. Und er hat tatsächlich gewonnen. And he gave the 10,000 to the pastor. Und er gab das Geld einfach dem Pastor. He won the next year. Auch im nächsten Jahr hat er gewonnen. And gave the 10,000 to his pastor for the poor. Wiedergabe das ganze Geld dem Pastor für die Armen. And he believed if I honor God, God will honor me. Und er glaubte, wenn er Gott ehrt, wird Gott ihn ehren. Now these are all values coming in from his mother. Und das sind alles Werte, die einfach seine Mutter in ihn hineingepflanzt hatte. Shortly after that, he got a phone call from Sylvester Stallone. Und ein bisschen später kam ein Anruf von Sylvester Stallone, who was looking for someone to play in one of the Rocky movies. Und er suchte nach jemandem, der in einem der Rocky-Filme spielen würde. So he got the part. Und er bekam die Rolle. He became famous. Er wurde berühmt. He became wealthy. Er wurde sehr reich. And then he kind of drifted away from the Lord. Und dann ist er irgendwie so vor dem Herrn abgedriftet. Into his wealth and fame. Hinein in diesen Reichtum und in den Ruhm, den er erhielt. But what his mother invested in him was in there. Aber was seine Mutter in ihn investiert hatte, das war immer noch in seinem Herzen. 1995. He was diagnosed with cancer. Da kam eine Diagnose, dass er Krebs hatte. At the age of 43. Im Alter von 43 Jahren. And it was a cancer that was unknown. Es war ein Krebs, der so bisher nicht bekannt war. Like no cure for it. Es gab da keine Heilungsform dafür. An unknown strain of cancer. Keine Form der Medikation. Das war unbekannt für ihn. Called his mother. Für sie. Er rief seine Mutter an. Was weeping on the phone. Und er weinte he am said, Telefon. With all my money, I can do nothing. Und er sagte, mit all meinem Geld, ich kann nichts ausrichten. Rededicated his life to Christ. Er hat sein Leben wieder Christus gewidmet. It's 19 years later and he is still doing fine. Und 19 Jahre später geht's ihm immer noch gut. And just about 6 weeks ago he spoke at a conference. Und vor 6 Wochen sprach er bei einer Konferenz. And I want you to see what he said. Und ich möchte einmal, dass ihr euch anschaut, was er sagt. It's just in English, but you can follow it. It's pretty easy. Es ist einfach in Englisch, aber es ist sehr einfach, ihm da zu folgen. It's not even so much what he's saying, but how he's saying it. Es ist nicht mal so sehr, was er das sagt, sondern die Art und Weise, wie er es sagt. So if you don't know who it is, this is who it is. Da kommt er. Watch the whole thing online. It's 20 minutes long. Es sind 20 Minuten, die es dauert. Ihr könnt es euch online anschauen. They had to walk him off because he wouldn't stop. Sie mussten nachher ein wenig stoppen, praktisch, weil er nicht aufhören wollte. Absolutely awesome. Einfach absolut erstaunlich. The people that were listening und die ganzen Leute in den Zuhörern so clearly heard the gospel haben das Evangelium mit einer Klarheit gehört. From his life. Aus seinem Leben als Zeugnis. Everything he was quoting was coming from his mother. Alles, was er da zitiert hatte, das hat er von seiner Mutter erhalten. And he had drifted away from God. Und er ist irgendwie von Gott für eine Zeit abgekommen. As a believer. Als jemand, der gläubig war. He's writing a book called schreibt ein Buch. Er schreibt ein Buch namens dem Titel Cancer saved my life. Krebs hat mein Leben geheilt. Do you know why? Der gerettet. Because his sickness was inside. Denn seine Krankheit war in ihm. His sickness was in his soul. Diese Krankheit war in seiner Seele. And God used that to expose the sickness in the soul. Gott hat dies verwendet, um einfach diese Krankheit in der Seele zu offenbaren. 19 years later. 19 Jahre später. He is still struggling, but he is in control of the situation through God. Ja, es gibt das ein bisschen noch Kämpfe damit, aber er hat die Sache unter Kontrolle durch die Gnade Gottes. Awesome. Isn't that awesome? Das ist nicht absolut erstaunlich? Our relationship to our mother. Unsere Beziehung zu unseren Müttern. Underestimate how powerful it is. Wir können das nie einfach unterschätzen. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie mächtig die Beziehung und der Wirkung zu unserer Mutter ist. It will directly affect my relationship to God. Denn es hat eine direkte Auswirkung auf unsere Beziehung mit Gott. It's the fifth commandment for a reason. Es ist das fünfte Gebot und es hat einen guten Because Grund. Honoring my mother Denn meine Mutter zu ehren will release my spiritual life. Das ist etwas, was mein geistiges Leben freisetzt. Und es behütet mich vor dem Rest der Dinge, die mein Leben zerstören wollen. If I don't appreciate my mother of all people, wenn unter all den Menschen, die ich vielleicht kenne, ich eben meine Mutter im Speziellen nicht respektiere, who will I appreciate? Wen werde ich dann respektieren? Here's a tip for the girls. Hier kommt ein Tipp für die Frauen. You like a guy? Wenn du jemanden magst, you think he's the one? Wenn du denkst, ah, das ist er. Well, get him to invite you to dinner or lunch at his mother's house. Dann schau mal, ob er dich vielleicht einlädt zu Hause im Elternhaus bei der Mutter. And then take notes. Und dann schau mal genau hin how he treats his mother. Merke dir das, wie er die Mutter behandelt. Because how he treats his mother is exactly the way he's going to treat you. Denn die Art und Weise, wie er seine Mutter behandelt, ist genau die Art und Weise, wie er dich behandeln wird. Because if he can't appreciate his mother, denn wenn seine Mutter nicht schätzen kann, with all of her faults, mit all den Fehlern und Schwächen, there is no perfect mother on earth. Es gibt keine perfekte Mutter auf there Erden. Never will be. Und er wird auch nie eine perfekte it was sein. Not God's plan. Das ist nicht Gottes Plan. Mothers are mothers. They can drive you crazy. Mütter sind Mütter. Sie können dich förmlich verrückt machen. But there's a lot to appreciate there. Aber da gibt es ganz viel, was wir and wirklich there's a lot, achten und there's also können. A lot to forgive. Und es gibt auch viele Dinge, die wir vielleicht vergeben müssen. Right? I mean, unless you've got a perfect mother. Es sei denn, du hast die perfekte Mutter. But forgiving your mom, I remember we had a situation and I moved my mother down to Maryland. Ich kann mich erinnern, da gab es eine Situation. Ich habe meiner Mutter geholfen, dass sie nach Maryland umziehen konnte. And I packed the whole truck. Und ich habe den ganzen LKW da eingeladen. Moved her down, was unloading the truck. Dann runtergefahren, habe dann alles abgeladen. And she was out of control emotionally, like, emotional war sie völlig durch den Wind. She finally fainted. Und plötzlich ist sie also ohnmächtig geworden. And then the ambulance came. Dann kam die Rettung. And put her in the ambulance. Und sie haben sie dann praktisch dann in den Notarztwagen gelegt. And I said gelegt. To the driver, ich sagte dem Fahrer, how long can you keep her? Wie lange kannst du sie da drin behalten? He says, well, I can keep her overnight. Ich kann sie da über Nacht bei I mir said, behalten. How about 3 days? Wie wäre es mit 3 Tagen? He kept her for 3 days. Kept her for 3 days. Für 3 Tage. Like, oh, Jesus, thank you. Thank you. Jesus. Hallelujah. I visited her in the hospital. Dann habe ich sie besucht im Spital. I said, how you doing, Mom? Mama. She says, I'm so sorry. Sagt, es tut mir so I sehr said, leid. I forgive you. Ich vergebe dir. She's like, what? Was? I said, I forgive you. Ich vergebe dir. She's like, for what? I said, you just said you were sorry. Du hast gerade gesagt, es tut dir leid. And I said, I forgive you. Und ich vergebe dir. And everything was okay. Alles war dann wieder gut. Can we pray tonight? Können wir heute Abend you beten? You want to come and pray? Can we pray tonight for this area? Wir wollen speziell für diesen Bereich beten. Because it is like directly affects our relationship to God. Das hat ja so eine direkte Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Let's just start with people who have neglected being thankful to their mothers. Lass uns da einfach beginnen, dass die Leute, die das vielleicht vernachlässigt haben, dass wir wirklich dankbar sind für unsere Mütter. Just become so indifferent and everything is selbstverständlich. Vielleicht sind wir so gleichgültig geworden und es ist alles selbstverständlich geworden. Let's pray. Lass uns beten. Number one and number two. Punkt eins, Punkt zwei. If your mother needs care and you don't care about her. Wenn deine Mutter einfach deine Fürsorge braucht und du kümmerst dich eigentlich nicht so sehr um sie. Do you know what the Bible says? Wisst ihr, was die Bibel that sagt? You are worse than the worst unbeliever. Du bist darin eigentlich schlimmer als der schlimmste Ungläubige. You are worse than the worst unbeliever. Schlimmer als der schlimmste Ungläubige. We are to care for our mothers. Wir müssen uns um unsere Mütter kümmern. Do you care enough to call her? Kümmerst dich genug um sie, dass sie anruft? This is like serious stuff. Das ist wirklich ernst. And number three. Nummer drei. Have you forgiven your mother? Hast du deine Mutter vergeben? Even if you never knew her. Selbst wenn du sie vielleicht nie kennengelernt hast. You'll meet her on the other side. Du wirst sie auf der anderen Seite treffen. In one way or another. In der einen oder anderen Weise. And when you find out the real story. Und wenn du dann die wahre Geschichte hörst. You might spend a lot of time crying. Und kann es sein, dass du vielleicht sehr viel Zeit damit verbringst, nur zu weinen, that you had forgiven her, und es dir gewünscht, dass sie ihr vergeben, while you were still on this side. Während du noch hier auf dieser Seite des Lebens so warst. Let's go before the Lord. Gehen wir vor dem Herrn. Let the Holy Spirit speak to your heart. Lass es zu, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht. And let him do a miracle in your heart tonight. Und lass ihn dieses Wunder in deinem Herzen wirken. Father in heaven. Vater, we are here in your presence. Wir sind hier und wir stehen in deiner Gegenwart. Your commandment is to honor our mother. Dein Gebot ist es, unsere Eltern zu ehren, unsere Mütter. And there's a promise. Und das ist mit einer Verheißung verbunden. Of well-being. Dass uns gut geht dann. And longevity. Und dass wir ein langes Leben haben werden. And I just pray, all of us pray together. Und wir alle beten jetzt gemeinsam. Speak to us. Sprich zu uns. Take a moment. Nimm einen Moment Zeit. Let the Holy Spirit talk to your heart. Lass den Heiligen Geist in deinem Herzen sprechen. Put your mom's face in front of you. Setz dir einfach das Bild deiner Mutter vor Augen. If you knew her. Ihr Gesicht, wenn du sie kanntest. Let's speak this prayer in our hearts. Beten wir dieses Gebet in unserem Herzen. To the Lord. Zum Herrn. I forgive my mother for being absent, either physically absent or emotionally absent from me. Ich vergebe meiner Mutter, dass sie abwesend war. Vielleicht war sie körperlich abwesend. Vielleicht war sie emotional irgendwie abwesend. I choose to forgive her and to release her. Ich entscheide mich, ihr zu vergeben und sie loszulassen. For these sins and these curses and for the consequences in my life because of them. Für diese Sünden, diese Flüche und für die Konsequenzen, die das in meinem Leben gehabt hat. I forgive my mother for being controlling. Ich vergebe meiner Mutter dafür, dass sie immer die Kontrolle haben musste. Who was demanding? Der so viel verlangt hat von mir. Whom I could never please. Und dass ich ihr nie wirklich gefallen konnte. I forgive her. Ich vergebe ihr. And all of the consequences that came because of her being that way in my life. Und all die Konsequenzen, die das hatte, dass sie so in meinem Leben war. I forgive a passive mother. Ich vergebe einer passiven Mutter. Who was weak. Die vielleicht schwach war. Who didn't give me boundaries. Die mir da keine Grenzen gesetzt hat. Who didn't protect me. Die mich nicht behütet hat und beschützt hat. As a mother should. Wie das eigentlich eine Mutter tun sollte. Who didn't nurture me or love me unconditionally. Die mich nicht richtig genährt hat, aufgezogen hat und mich nicht wirklich geliebt hat oder die Liebe nicht ausgedrückt hat. And I forgive her because she is only the way she is because of how she was treated and her mother. Ich vergebe ihr, weil sie ist nur so, wie sie ist oder wie sie war, weil sie in der gleichen Weise oder ähnlichen Weise ja von ihrer Mutter selbst behandelt wurde. And I have compassion for her. Und so möchte ich ihr einfach Mitgefühl erweisen. And so from this day I stop all of the curses and all of the consequences of not having a mother or a mother that was lacking in areas. Von diesem Tag an stoppe ich all die Flüche und die Konsequenzen davon, dass ich vielleicht keine Mutter hatte oder dass diese Mutter vielleicht nicht so war, wie sie hätte sein sollen, als sie mir gewünscht hätte. And because you have forgiven, I choose to forgive myself. Und Herr, weil du vergeben hast, vergebe ich mir auch. I forgive myself for being controlling or being absent. Ich vergebe mir selbst dafür, dass ich kontrolliert habe oder dass ich abwesend war. Or that I was unloving or passive. Oder dass ich nicht liebevoll war oder dass ich passiv war. And I break these powers from my life. Und ich breche diese Mächte weg von meinem Leben. And from the lives of my children and their children. Und von dem Leben meiner Kinder und ihrer Kinder. And I thank you, Jesus, for the cross. Und ich danke Jesus für das Kreuz. For taking all of these sins and bearing them on your body. Dass du all diese Sünden genommen hast und auf deinem Leib getragen hast. And paying the price for them. Und den Preis dafür bezahlt hast. So that we don't have to. So dass wir das nicht mehr tun müssen. And so I speak freedom out to every person here. Und so spreche ich Freiheit aus über jede Person hier. Freedom to love, freedom to forgive. Frieden und Freiheit zu lieben und zu vergeben. And I thank you, Jesus, that we can start a new culture in our families. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass wir eine neue Kultur beginnen können in unseren Familien. That the love that we receive from you, dass die Liebe, die wir von dir empfangen haben, can be given to our children and to our grandchildren. Dass wir diese Liebe weitergeben können an unsere Kinder und an unsere Enkelkinder. And we thank you, Jesus, that we are new creations in you. Und wir danken dir, Jesus, dass wir neue Schöpfungen sind in dir. The old things have passed away, all things have become new. Altes ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. And I thank you that that's possible because of your cross. Und ich danke dafür, dass das möglich ist durch dein Kreuz. And the victory that you wrought there. Und den Sieg, den du da für uns gewirkt hast. And Jesus, you will show us. Und Jesus, du wirst uns zeigen, how we can love our moms. Wie wir unsere Mütter lieben können. How we can show our appreciation to them. Wie wir ihnen Wertschätzung erweisen können. How we can care for them. Wie wir uns für sie sorgen können. And help us, Lord, to do it now. Und Herr, hilf uns, dass wir das jetzt tun, von jetzt an. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you need prayer, if you would like someone to pray with you for what you just prayed, then we have prayer people there in the prayer room. Wenn ihr vielleicht Gebet braucht oder vielleicht auch speziell für die Dinge, die jetzt angesprochen wurden, es warten Leute auf euch, die im Gebetsraum für euch beten wollen. We would like to just ask the moms to stand. If you're a mom here or you're pregnant, could you stand? We would like to honor you and appreciate Wenn you. Wenn ihr Mütter seid, oder vielleicht seid ihr gerade schwanger, vielleicht, ja, alle Schwangeren aufstehen. Ja. Kann alle Mütter bitte aufstehen? Alle Mütter aufstehen, die Hochschwangeren sitzen bleiben. Ja. Yeah. Thank you for being mothers. Danke, dass ihr Mütter seid. Can you stay standing, please? Könnt ihr bitte stehen bleiben? Okay, I just want to pray for you. Ich möchte für euch beten. Okay. Jesus, thank you so much for these mothers. Jesus, vielen Dank für diese Mütter. Thank you that you have seen all they have gone through for their children. Danke, dass du alles gesehen hast, was sie durchgemacht haben für ihre Kinder. All their sacrifice. All ihre Aufopferung. All of their love. All ihre Liebe. And the things that people will never see. Und all die Dinge, die vielleicht andere Menschen nie sehen werden oder gesehen haben. But thank you, God, that you see. Aber danke Gott, dass du es siehst. And Jesus, I want to speak out freedom over them, that they would realize that they are loved. Jesus möchte Freiheit über sie aussprechen, dass sie erkennen, dass sie geliebt sind. That they are so loved by dass you. Sie so sehr geliebt sind von dir. And I break any form of guilt in Jesus' name. Und in Jesu Namen breche ich jede Form der Schuld. That if your children are not walking with the Lord, it is not your fault. Wenn vielleicht deine Kinder nicht mit dem Herrn wandeln gerade, es ist nicht deine Schuld. They are grown up and they can make their own decisions. Sie sind aufgewachsen und sie können ihre eigenen Entscheidungen treffen, für die sie verantwortlich sind. And I break every yoke of guilt or condemnation in Jesus' name. Und so breche ich jedes Joch der Verdammung oder der Schuld in Jesu Namen. And you are loved. Und du bist geliebt. And God sees you. Und Gott sieht euch. And he loves you. Und er liebt euch.